dafür haben wir sie gehasst. Ihre Bullen haben uns schikaniert, das hat man ja auch mal randaliert. Doch heute sind diese Kommunisten knallharte, abgebrühte Kapitalisten. Ja, heute sind diese Kommunisten knallharte, abgebrühte Kapitalisten. Rock against Communism. Ja, rock against Communism. Gebt den Russen keine Mark. Macht das wieder Deutschland stark. Schon früher nur von uns gelebt. Selber haben wir in der Scheiße geklebt. Der Ivan-Führer der Kommunisten, jetzt will er unsere Kleiderkisten. Der Ivan-Führer der Kommunisten, jetzt will er unsere Kleiderkisten. Rock against Communism. Ja, rock against Communism. Die dreckigste Stadt auf der Welt ist das verseuchte Bitterfeld. Warst du schon mal am Silbersee? Es tut weh, wenn ich das seh. Ja, ich verliere langsam die Geduld, denn am allen sind nur die Roten schuld. Ja, ich verliere langsam die Geduld, denn am allen sind nur die Roten schuld. Deutschland ohne Kommunisten. Deutschland ohne Kommunisten. Ja, ja, ja, ja, Deutschland ohne Kommunisten. Yeah.